Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute gefährliche Salben. Dass sich vor allem reifere Frauen mit allerlei Salben und Wässerchen pflegten, war mir nicht neu. Ob die Dinger nun Anti-Aging oder Pro-Age hießen, spielte dabei keine Rolle. Wichtig war einzig und allein der Traum vom Jungbrunnen. Immerhin bescherten mir die Eitelkeiten meiner Mitmenschen einen kleinen Auftrag. Frau Steinmann handelte mit Salben und sie hegte einen Verdacht. Und? Habe ich zu viel versprochen? Die Pizza schmeckte ausgezeichnet. Aber ich glaube kaum, dass sie mich auch nur einen Tag jünger macht. Die Ernährung ist zwar wichtig, aber ohne zusätzliche Pflege hilft das alles nichts. Wenn Sie meine Salbe benutzen, können Sie täglich Pizza essen und trotzdem sieht Ihre Haut jünger aus. Das ist zweifellos bemerkenswert. Aber Menschen, die Salben benutzen, riechen unangenehm. Und sowas kann ich mir nicht leisten. Meine Salbe riecht nach Vanille und Zitrone. Soll ich Ihnen etwas auf die Hand reiben? Meine Hand verjüngt sich nur, wenn sie täglich in Kontakt mit Bargeld kommt. Also gut. Reichen 600 als Vorschuss? Ihr Geschäft scheint gut zu laufen. Na, es geht. Da ich die Salbe direkt vertreibe, habe ich einen riesigen Aufwand. Ich spreche meine Kundinnen direkt an, in Cafés, im Park, überall. Ja, und wie viel kostet eine einjährige Verjüngung? Eine Salbe kostet 93 Franken, sie reicht für 2 Wochen. Und wie viel verdienen Sie an einer Salbe? Das bleibt mein Geschäftsgeheimnis. Ja, und was genau soll ich für Sie tun? Sie sagten am Telefon, dass jemand Ihr Geschäft sabotiert. 2 meiner Kundinnen beklagen einen seltsamen und sehr aggressiven Ausschlag. Au! Sollte dieser tatsächlich durch die Salbe verursacht worden sein, könnte mich dies in den Ruin treiben. Und Sie vermuten Sabotage? Wer könnte ein Interesse daran haben, Ihre Salben zu verunreinigen? 2 meiner ehemaligen Vertriebspartnerinnen. Sie neiden mir den Erfolg. Und Sie hätten die Möglichkeit gehabt, die Salben zu präparieren. Sie wissen, wo ich die Salbe lagere. Je schneller Sie die beiden überführen, umso besser. Wenn sich die beiden einsichtig zeigen, werde ich auf eine Anzeige verzichten. Sie nannte mir die Namen und Adressen der beiden Frauen. Eine arbeitete in einem Kinderhort. Da ich in der Zeitung gelesen hatte, dass Kinder immer aggressiver wurden, machte ich mich auf einiges gefasst. Tatsächlich wurde ich schon an der Tür mit einem Pelztier beworfen. Kinder sollten ihre Aggressivität ausleben können. In einem klaren Rahmen, versteht sich. Es gehört zur Entwicklung, dass man sich auch mal prügelt. Ich bevorzuge die Kinder aus der Fernsehwerbung. Die sind immer fröhlich, essen alles auf und sind völlig begeistert, wenn man ihnen den neuesten Plastikmist aus China mit nach Hause trägt. Pures Gift. Die Kinder kauen an Dingen herum, von denen sie irgendwann Krebs kriegen. Ich würde die Importe aus China verbieten. Ich bin für Holzspielzeuge. Natürlich nur solche aus nachhaltigem Abbau oder wie das heißt. Wenn wir schon bei Alltagsgiften sind, Sie haben die Salben von Frau Steinmann vertrieben. Ach, darum geht es also. Glaubt die dumme Kuh noch immer, dass ich ein paar ihrer Salben geklaut habe? Hat sie Ihnen das vorgeworfen? Die kann doch nicht zählen. Ich habe ihr beigebracht, was Lagerhaltung und Inventar bedeuten. Die hat doch keine Ahnung und wirft mir vor, sie zu beklauen. Unglaublich. Sie hat sogar noch einen ganz anderen Verdacht. Hat sie? Hat sie. Jemand scheint ihre Salben zu verunreinigen. Wer auch immer dieser jemand ist, es ist vergebene Liebesmühe. So wie Tatjana die Salben herstellt und lagert, wird sowieso früher oder später eine ihrer Kundinnen erkranken. Vielleicht haben Sie dabei etwas nachgeholfen. Hä? So etwas habe ich nicht nötig. Ich werde mir eines Tages einen reichen Mann angeln und dann habe ich ausgesorgt. Die romantische Liebe scheint nicht Ihr Ding zu sein. Ach, Gefühle sind fürs Kino oder für ein schnelles Abenteuer. Davon kann man sich nichts kaufen. Ich wurde geboren, um Geld auszugeben und nicht, um es mühsam zu verdienen. Da ich ihr in dieser Beziehung nicht weiter behilflich sein konnte, machte ich mich auf den Weg zur zweiten Verdächtigen. Sie hieß Ebert und verkaufte auf einem großen Markt allerlei Steine und Ketten. Dieser Stein hilft bei einem nervösen Magen und diese Kette schützt vor Hautkrebs. Gibt es auch eine Kette, die vor Esoterik schützt? Ihre Frau würde sich sicherlich über eine Bernsteinkette freuen. So etwas steht älteren Frauen wunderbar. Meine Frau geht noch zur Schule. Sie hat sich dank einer Salbe wundersam verjüngt. Dieser Stein wirkt Wunder. Legen Sie ihn unter die Matratze und danach geht die Post ab. Könnten wir das vielleicht in einem intimeren Rahmen testen? Wenn Sie nichts kaufen wollen, dann gehen Sie bitte weiter. Ich bin heute nicht in Stimmung, um mich mit Idioten zu unterhalten. Nicht gerade verkaufsfördernd, wie Sie mit potenziellen Kunden umgehen. Ich gebe Ihnen den Stein zum halben Preis, okay? 35 Franken. Unten am Fluss kriege ich die Steine gratis. Dann gehen Sie doch zum Fluss. Ich hoffe, Sie sind nicht Schwimmer. Sie haben für Frau Steinmann gearbeitet. Daher weht der Wind. So ist es. Und er riecht nach Vanille und Zitrone. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe Ihnen gar nicht gesagt, was Ihnen Frau Steinmann vorwirft. Vor 3 Wochen warf sie mir vor, Salben geklaut zu haben. Vor 2 Wochen rief sie mich an, weil ich angeblich eine ihrer besten Kundinnen ein Konkurrenzprodukt verkauft habe. Was steht jetzt an? Jemand hat die Salben verunreinigt und bei einigen reiferen Hauttypen Irritationen hervorgerufen. Wenn die Frauen wüssten, was sie sich da auf die Haut schmieren, würden sie mehr als nur irritiert reagieren. Ach, Sie kennen die Zusammensetzung der Salbe. Ich habe Tatjana Steinmann beobachtet, wie sie einige der Ingredienzien sammelte. Aber dazu sage ich nichts, sonst verklagt sie mich wegen übler Nachrede. Die Frau leidet unter Verfolgungswahn. Niemand arbeitet länger als einen Monat für sie, weil sie allen vorwirft, sie zu bestehlen. Entweder hatten sich die beiden Frauen gut abgesprochen, oder aber es war etwas dran an dem, was sie über meine Klientin sagten. Als ich mich auf den Weg zu ihr machte, rief sie mich an und stammelte wirres Zeugs. Immerhin erfuhr ich, dass sie sich in dem Keller aufhielt, wo sie ihre Salben lagerte. Als ich dort eintraf, erkannte ich einen Mann, an dem jede Anti-Aging-Maßnahme vergeudetes Geld war. Üble Sache, Maloney. Welche der beiden ist Ihre Klientin? Ich tippe auf die Leiche. Das ist Frau Grob. Sie hat für mich gearbeitet. Hier unten im Keller? Was lagern Sie in all den Kühlschränken? Noch nicht etwa Gammelfleisch aus Bayern? In den Kühlschränken lagert meine Anti-Aging-Salbe. Anti-was? Eine Salbe gegen Falten, hilft aber nur bei Frauen unter 30. Das stimmt nicht. Das Rezept stammt von meiner Großmutter und die hatte mit 90 kaum Falten im Gesicht. Die Leiche! Hat sie vielleicht eine Überdosis der Salbe abgekriegt? Meine Salbe ist doch nicht schädlich. Frau Grob ist ermordet worden, das sieht man doch. Die Wunde am Hinterkopf kann selbst der dämlichste Polizist nicht übersehen. Esche reich, Maloney! Wir sammeln Spuren, werten sie aus und ziehen danach unsere Schlüsse. Ganz offensichtlich hat diese Anti-Aging-Salbe bei der Toten nicht gewirkt. Es heißt Anti-Aging und Frau Grob war keine Kundin. Frau Grob hat für mich gearbeitet. Es ging noch eine Weile hin und her, doch dann kamen die Kriminaltechniker und wir verließen den Kellerraum. Meine Klientin schüttelte immer wieder den Kopf und der Polizist redete wirres Zeug. Meine Klientin zeigte sich erschüttert, doch das hinderte sie nicht daran, wenig später sämtliche Kühlschränke zu öffnen und die darin enthaltenen Salben zu zählen. Offenbar war nichts entwendet worden. Der Polizist hatte sich auf sein Handy einen Fragenkatalog geladen, den er mühsam zu entziffern versuchte. Tolle Sache, Maloney. Damit der Alltag der Kriminalpolizei abwechslungsreich bleibt, kriegen wir jede Woche neue Fragen, die wir Zeugen und Verdächtigen stellen können. Diese hier zum Beispiel ist eine interessante Variante zur Alibi-Frage. Frau Steinmann. Haben Sie, als der Mord geschah, gekocht, geputzt oder im Internet urheberrechtlich geschützte Alibis heruntergeladen? Solange mir niemand sagt, wann Frau Grob ermordet worden ist, kann ich diese Frage nicht beantworten. Sehr gut. Diese Mörderin ist intelligent, Maloney. Deshalb wechsle ich jetzt auf den Fragenkatalog IQ Plus. Sie sollten auf diesen Unsinn verzichten und die wirklich wichtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, wer Zugang zu diesem Lagerraum hatte. Der Reihe nach, Maloney. Hier die nächste Frage. Sie treffen an einer Weggabelung auf 2 Polizisten. Der eine lügt immer und der andere sagt immer die Wahrheit. Was für eine Frage muss man stellen, um den richtigen Weg zu finden? Oh, das ist ein uraltes logisches Rätsel. Man muss fragen, welchen Weg würde der andere empfehlen? Und dann muss man das Gegenteil davon machen. Das ist falsch. Polizisten sagen immer die Wahrheit. Deshalb ist es egal, welchen man fragt. Es gibt 3 Punkte Abzug. Bei minus 5 Punkten werden sie verhaftet. Jetzt habe ich die nächste Frage gefunden. Wer hatte einen Schlüssel zum Tatort? Ich und die Hausverwaltung. Die Hausverwaltung? Üble Sache, Maloney. Seit sich Hausmeister Facility Manager nennen, schrecken sie auch vom Mord nicht mehr zurück. Die Ebert und die Eugster. Es würde mich nicht wundern, wenn die einen Schlüssel nachmachen ließen oder sich mit Frau Grob hier verabredeten. Die beiden wollen mir schaden, wo und wie immer sie nur können. Die beiden behaupten, dass sie sich dies nur einbilden. Das ist ja noch schöner. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich, Maloney? Muss ich mir das von einem Honorarempfänger bieten lassen? Endlich mal jemand, der Tacheles mit Ihnen redet, Maloney. Die Frau ist intelligent. Wir werden Sie in unserem neuen Trakt für begabte Kriminelle einsperren. Er besteht aus 2 Zellen und einer Leselampe. Sie wollen mich verhaften? Leider dürfen wir pro Tag nur noch eine bestimmte Anzahl von Verdächtigen verhaften. Sie müssen sich deshalb bis morgen gedulden. Bis dahin müssen Sie sich stündlich bei einer Polizeihauptwache melden. Ja, aber das geht nicht. Ich bin freiberuflich. Das trifft sich gut. Maloney kann einen Tag für Sie arbeiten. Er hat sowieso nichts Besseres zu tun. Tatsächlich zeigte meine Klientin auf eine Tasche voller Salben. Dazu reichte sie mir eine Adresse und die Anweisung, mindestens eine Monatspackung zu verkaufen. Da die Kundin gleich um die Ecke wohnte und ich mir ein dickes Trinkgeld versprach, machte ich mich umgehend auf den Weg. Meine Frau? Weshalb möchten Sie zu meiner Frau? Weil die Salbe hier macht aus Ihrer Frau innerhalb kürzester Zeit ein junges Reh. Ja, das kostet zwar ein paar hundert Franken, ist aber immer noch günstiger als eine junge Geliebte. Ja, wovon reden Sie? Ja. Meine Frau lebt auf Korsika und ich möchte sie weder in ihrem jetzigen Zustand noch verjüngt zurückhaben. Ach, dann habe ich mich in der Adresse geirrt. Nein, Sie sind schon richtig. Die Salbe ist für mich. Sie möchten sich etwas ins Gesicht schmieren, um jünger auszusehen. Ja, in meiner Firma wird monatlich ein Video gedreht, in dem sich leitende Angestellte von ihrer besten Seite zeigen. Ja, und Ende Jahr bin ich an der Reihe und bis dahin möchte ich ein paar Jahre jünger aussehen. Dann sollten Sie sich an einen plastischen Chirurgen wenden. Der kann Ihnen das Gesicht eines jugendlichen Rasers implantieren. Nein, keine Operation, da bin ich dagegen. Also. Frau Steinmann hat mir gesagt, dass die Salbe schon nach 2 bis 3 Monaten Wunder bewirkt. Ja, sie hat mir auch Fotos gezeigt. Ach. Vorher und nachher. Das war beeindruckend. Wie viel kostet eine 3-Monats-Kur? Oh, da kann ich Ihnen ein Spezialangebot machen. Ja, 1000 Franken. 1000? Ja, nur 1000. Ja. Zusätzlich zu der Salbe werde ich Ihnen in einer Fernbehandlung die Falten glätten. Das geht? Ja. Und ob das geht und ob... Ich konzentriere mich täglich 10 Minuten ganz intensiv auf Ihr Gesicht und lege gleichzeitig Tarotkarten und schneuze meine Nase. Sie schneuzen Ihre Nase? Ja, durch das Schneuzen setze ich positives Kurma und Karma frei. Ja, das hilft auch gegen steife Gelenke. Unglaublich, was man heute alles kann. Ja. Grüßen Sie mir, Frau Steinmann. Ja. Ich finde es bemerkenswert, dass sie ihr Geschäft selbstständig betreibt und dabei auch langzeitarbeitslosen Kartenlegern ein Nebeneinkommen sichert. Er nickte freudig, kramte in einer Schublade und reichte ihm einen schönen Schein. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Beleidigungen und Geld einstecke. Ich reichte ihm meine Visitenkarte, die er, ohne sie eines Blickes zu würdigen, einsteckte. Als ich bei meiner Klientin nach dem Umfeld ihrer verstorbenen Angestellten fragte, erhielt ich die Adresse von Herrn Lüthold, mit dem sie sich eine Wohnung teilte. Wir waren nur ein paar Wochen zusammen. Es ging einfach nicht. Mann, ich bin Künstler und sie hatte nur Geld im Kopf. Trotzdem lebten sie weiterhin in einer Wohnung. Das war ein Kompromiss. Wir konnten uns beide keine eigene Wohnung leisten. Sie war aber die meiste Zeit weg und ich habe in meinem Zimmer gearbeitet. Wussten Sie von Ihrem neuen Job? Welchen meinen Sie? Sie hat eine Salbe gegen das Altern vertrieben. Völliger Quatsch und unseriös. Ich habe ihr davon abgeraten. Ah, wovon leben Sie eigentlich? Typisch. Das ist alles, was die Leute interessiert. Dass ich mein Leben der Kunst verschrieben habe, interessiert niemanden. Sie haben auf Kosten von Frau Grob gelebt, hä? Ich habe mich für mehrere Stipendien beworben. Ich habe Talent. Ich werde mich durchsetzen. Das glauben alle. So ist es. Aber ich habe auch Ausdauer und das geht den meisten ab. Ich meine, der Gedanke, die nächsten 30 Jahre in Armut zu leben, schreckt mich nicht ab. Wer wusste alles von Frau Grobs Job bei Frau Steinmann? Keine Ahnung. Sie hat erst vor einem Monat damit angefangen. So, und jetzt muss ich arbeiten. Die Kunst ruft. Sie verstehen. Ich hörte keinen Ruf, aber das lag vielleicht daran, dass ich keinerlei künstlerische Ambitionen hatte und weiß gestrichene Wände jedem Gemälde vorzog. In meinem Büro erwartete mich Frau Ebert, die Frau mit den heilenden Steinen. Als ich es hörte, war mir sofort klar, dass die Steinmann dahinter steckt. Hinter was soll Frau Steinmann stecken? Der Mord an der Grob. Sie kannten das Opfer. Wir haben einige Wochen zusammen gearbeitet. Die Frau glaubte ernsthaft, mit der Salbe auf einen grünen Zweig zu kommen. Und Sie glauben, dass Frau Steinmann eine Mörderin ist? Es wäre vermutlich nicht ihr erster Mord. Wie bitte? Lucia Schmid war auch eine Angestellte der Steinmann. Sie ist eines Tages spurlos verschwunden. Und was sagt die Polizei dazu? Es gibt keine Hinweise über ihren Verbleib. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden hat sie sich mit der Steinmann gestritten. Das habe ich mitbekommen. Um was ging es bei dem Streit? Keine Ahnung. Aber sie haben sich angeschrien. Die Steinmann ist ein Psycho. Ich habe das nur überlebt, weil ich genug Steine auf mir trage. Sie zeigte auf eine Kette, die sie um den Hals trug. Ich nickte und versprach ihr, mich um den Verbleib der verschwundenen Frau zu kümmern. Als ich spät nachts meine Klientin besuchte, werkelte diese in einem Garten. Sie zeigte auf eine Kiste. Was ich da sah, ließ meinen Magen zucken. Das sind Regenwürmer. Die sind harmlos. Sie züchten Regenwürmer. Gehen Sie angeln? Nein, die sind für die Salbe. Was? Sie verwursten Regenwürmer zu einer Salbe? Niemand wollte die Salbe meiner Großmutter herstellen. Oh. Dabei wirkt sie Wunder. Die Menschen ekeln sich vor Regenwürmer, aber das ist Blödsinn. Ich lasse die Würmer durch den Fleischwolf und verarbeite sie mit einigen Duftstoffen und anderem zu einer Salbe. Es gibt nichts Besseres gegen das Altern. Sie sollten die Salbe auch einmal ausprobieren. Langsam begann ich, am Geisteszustand meiner Klientin zu zweifeln. Doch sollte ich sie deshalb gleich des Mordes verdächtigen? Noch gab es weder ein plausibles Motiv, noch einen Beweis, der meiner Klientin gefährlich werden konnte. Da die Polizei wie immer nichts unternahm, lag es an mir, den Fall aufzuklären. Da meine Klientin noch immer eine Verschwörung ihrer ehemaligen Angestellten vermutete, war es an der Zeit, die netten Damen miteinander zu konfrontieren. Ich trommelte das Trio am nächsten Morgen in meinem Büro zusammen. Besitzen Sie keine Espressomaschine mit diesen praktischen Kapseln? Sowas kann ich mir nicht leisten. Die Maschinen kriegt man beinahe umsonst. Aber die Kapseln kosten ein Vermögen. Das ist wie mit den Tintenstrahldruckern. Mein Magen verträgt keinen Kaffee auf nüchternen Magen. Ich könnte den Kaffee mit ein paar Regenwürmern würzen. Regenwürmer? Geht! Hat Maloney dein Geschäftsgeheimnis herausgefunden? Jeder, der danach fragt, kriegt eine klare Antwort, was alles in der Salbe drin ist. Wie hast du gesagt, dass da Lumbricidae drin ist? Das ist der lateinische Name des Regenwurms. Was kann ich denn dafür, dass dein Spatzengehirn sowas nicht checkt? Du solltest dich nicht über uns lustig machen. Wir wissen, was du mit Lucia Schmid getan hast. Genau! Wer ist Lucia Schmid? Auch eine unzuverlässige und schlampige Angestellte. Sie hat alles stehen und liegen lassen und ist mit einem Typen nach Südfrankreich abgehauen. Dafür gibt es keine Beweise. Und ob es die gibt. Sie hat mir eine Ansichtskarte geschickt. Dann wäre das zumindest geklärt. Ich glaube kein Wort. Für die Liebe würde ich mein Leben nicht aufgeben, aber für einen reichen Mann schon. Reiche Männer stehen auf Frauen mit Klasse oder mit tollem Body. Du hast weder noch zu bieten. Oh, mein Body sieht tausendmal besser aus als deiner. Mach dir nichts draus. Sie hat seit Jahren keinen mehr abgekriegt. Da wird man ein wenig seltsam. Mein Privatleben geht euch einen Dreck an. Ihr wollt mir schaden. Deshalb habt ihr gemeinsam Frau Grob getötet. Ach, du hast sie nicht mehr alle. Mir ist dein Geschäft sowas von egal. Hauptsache, ich hab nichts mehr mit dieser schmierigen Salbe zu tun. Sie bestreiten also etwas mit dem Mord und der Verunreinigung der Salbe zu tun zu haben. Sie verunreinigt die Salbe mit Regenwürmern. Mich wundert es, dass noch keine ihrer Kundinnen daran krepiert ist. Die Salbe wirkt. Das kann ich beweisen. Ist es letztlich nicht egal, was drin ist? Jetzt brauche ich einen Kaffee, egal ob mit Filter oder ohne. Ich könnte die Dame mit einem Glas Whisky fröhlich machen. Alkohol ist ganz schlecht für die Hautalterung. Sie sollten unbedingt meine Salbe probieren. Ich nehme ein Glas. Ich nicht. Sie könnten einen ihrer Steine in den Kaffee legen. Das hält böse Geister und den ollen Meloni ab. Was ist jetzt? Ich muss jederzeit damit rechnen, verhaftet zu werden. Wann endlich werden Sie den Mörder von Frau Grob überführen? Sie bleiben vorerst hier in meinem Büro. Was denn? Wir alle drei? Er meint mich und nicht dich, du blöde Ziege. Ich möchte nichts mehr mit dieser Salbe zu tun haben. Mich juckt es, wenn ich daran denke, dass ich diese Salbe an ahnungslose Frauen verkauft habe. Als ich mein Büro verließ, sah ich auf der Straße einen Mann, der eine seltsame Mütze trug, die sein halbes Gesicht bedeckte. Er kam direkt auf mich zu und versuchte, mich am Kragen zu packen, was ich nicht zuließ. Sie Scharlatan, Sie Betrüger, Sie Wichtigtuer, Sie Verbrecher! Sie verwechseln mich mit mindestens vier anderen Personen. Ja, Sie haben mir Ihre Visitenkarte gegeben, Privatdetektiv. Ja, das ist typisch. Sie tarnen Ihre kriminellen Machenschaften, aber ich werde Sie verklagen. Was ist denn los? Wurden Sie nicht zum leitenden Angestellten des Monats gewählt? Mein Gesicht ist verunstaltet. Na, so schlimm sehen Sie auch nicht aus. Sie sollten es sportlich nehmen. Die meisten Fernsehmoderatoren sind auch keine Schönheit. Nur zwei Stunden, nachdem ich die Salbe aufgetragen habe, begann es ganz fürchterlich zu brennen. Ja. Und danach bildeten sich rote Pusteln. Große rote Pusteln. Ich sehe aus wie ein Aussätziger. Ach, lassen Sie sich krank schreiben und mich in Ruhe. Nichts da. Ich werde Sie verklagen, Sie und Frau Steinmann. Frau Steinmann wartet in meinem Büro auf Ihre Verhaftung. Gibt es noch andere Opfer? Lassen Sie mich zu ihr. Ich werde ihr meine Meinung geigen. Frau Steinmann wird verdächtigt, eine Angestellte kaltblütig ermordet zu haben. Mit Ihnen wird sie vermutlich noch kürzeren Prozess machen. Dann gehe ich doch lieber nach Hause. Richtig. Und rufe meine Ex-Frau auf Korsika. Ja. Das milde Klima würde sicherlich zum Heilungsprozess beitragen. Sicher. Was aber mache ich, wenn sie auf Korsika einen Kosaken lieben gelernt hat? Ich riet ihm, sich bei Wikipedia oder einem anderen modernen Ratgeber kundig zu machen. Danach fuhr ich ins Polizeipräsidium. Nachdem ich dem leitenden Beamten 20 Minuten zuschauen durfte, wie er vergeblich versuchte, einen Drucker zum Laufen zu bringen, ehe er das nicht eingesteckte Stromkabel entdeckte, zeigte er auf einen Stapel Papier. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wir haben am Tatort Spuren von 23 Verbrechen sichergestellt. Die meisten davon 100 Jahre oder älter. Vielleicht wurden in dem Keller früher Polizisten geopfert. Die moderne Technik bringt Dinge zutage, an die sich kaum noch jemand erinnern kann. Zum Glück lassen sich die Spuren zeitlich einigermaßen einordnen. Wir wissen deshalb, dass der oder die Täter seltsame Schuhe trugen. Sie fanden am Tatort einen Schuhabdruck. Rot, grün, gelb, blau und ocker. Boah. Vermutlich handelt es sich um einen dieser scheußlichen Turnschuhe mit grellen Farben. Sie haben Farbspuren gefunden. Da sagte ich doch schon, Maloney. Kann es sein, dass Sie immer mehr Mühe haben, einen Satz richtig zu erfassen und einzuordnen? Vielleicht leiden Sie am Kochtopf-Syndrom. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe ein Buch gelesen. Das hingegen habe ich schon zu oft gehört. Ich glaube, mein Handy ruft. Wir gehen zusammen ins Kino. In die Nachmittagsvorstellung. Die Kochsendungen im Fernsehen führen dazu, dass die Leute sich nur noch Sätze in Form eines Kochrezeptes merken können. Eine Spur rot, eine Messerspitze ocker und einen Teelöffel gelb. So sehen die Schuhe aus, nachdem man sie in Olivenöl gedünstet hat. Vielleicht sollten wir in Zukunft auch die vermissten Meldungen an das aktuelle Bildungsniveau anpassen. Was meinen Sie, Maloney? Vermisst werden 80 Kilogramm Mann, eine Brille, 65 Jahre Lebenszeit und dies alles in Butter geschwenkt und bei 28 Grad am Pfannenstiel ausgesetzt. Als ich ihm sagte, dass ich den Mörder von Frau Grob ganz ohne Kochrezept überführen könne, schaute er mich verwundert an und suchte nach seiner Dienstwaffe. Eine halbe Stunde später standen wir im Zimmer des Malers. Er leugnete eine Weile, resignierte jedoch bald, als er die Aussichtslosigkeit seiner Lage einsah. Ausgerechnet die Ölfarben haben mich verraten. Das ist unfassbar. Grämen Sie sich nicht. Im Gefängnis dürfen Sie schöne Stilleben malen, die wir dann an bedürftige Familien abgeben, damit diese wenigstens ein bisschen Gemüse, Blumen und Früchte an der Wand haben. Weshalb haben Sie Frau Grob getötet? Sie hat herausgefunden, dass ich sie bestohlen habe. Sie hat mir ein Ultimatum gestellt. Entweder ich gebe ihr die 3000 Franken innerhalb einer Woche zurück, oder dann würde sie mich anzeigen. Und weshalb hat sie sie in den Lagerraum bestellt? Ich sollte für sie Salben verkaufen. Unvorstellbar. Sie sagte, die alten Schreckschrauben kaufen mehr von einem knackigen Typen als von einer Frau. Ich meine, ich lasse mich doch nicht erniedrigen. Sie ging eindeutig zu weit. Ich fasse zusammen. Sie haben einen Lagerraum gestohlen und deshalb sind 3000 knackige Typen grob geworden. Danach haben Sie die Salbe mit einer Schreckschraube ermordet. Sie sind verhaftet auf der Schraube. Ich kann Ihnen diesen Fall gerne in drei Sätzen zusammenfassen. Ist dafür nicht Peter Schneider zuständig? Die halt den Mund. Für Geständnisse bin ich zuständig. Sie kommen mit aufs Präsidium und dort werden Sie von mir höchstpersönlich eingesalbt. Und so geschah es auch. Meine Klientin schenkte mir 200 Tuben ihrer Salbe, die ich am nächsten Tag zum Sondermüll brachte. Aus der Zeitung erfuhr ich, dass sich Frau Steinmann ins Ausland absetzte und ein Tief im Anzug war. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, den Anzug wechseln. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten gefährliche Salben.